Kundgabe 4445. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.09.1948. Gottes Wille, Menschenwille, freier Wille. Wie es beschlossen ist seit Ewigkeit, so geht das Weltgeschehen seinen Gang. Das heißt, menschlicher Wille bestimmt zwar den Verlauf, doch immer werden die Auswirkungen dessen, was durch menschlichen Willen angeregt wird, meinem Willen entsprechen. Also in irgendeiner Weise der Aufwärtsentwicklung der Menschen dienen, so diese den rechten Nutzen ziehen aus jedem Geschehen. Und so kann wohl die Absicht der Menschen eine gänzlich meinem Willen widersprechende sein. Doch so ich etwas zulasse, verbinde ich auch ein Ziel damit. Und somit entspricht jegliches Geschehen meinem Plan von Ewigkeit. Weil ich seit Ewigkeit weiß um den Willen der Menschen, um ihre Gedanken und Taten. Und daher doch ein jeder frei wollen und handeln kann. Er also keineswegs bestimmt ist, das auszuführen, was er tut. Dass ich darum weiß, ist kein Beweis eines zwangsmäßigen Einwirkens auf den Willen der Menschen. Was sie tun wollen, steht ihnen frei. Doch wie sich ihr Tun auswirkt, unterliegt meinem Willen. Und so werden die Menschen in der Endzeit Dinge vollbringen, die ihren materiellen Geist kennzeichnen. Sie werden ihr irdisches Leben verbessern und sich Genüsse verschaffen wollen und darum Handlungen ausführen, die aber das Gegenteil zur Folge haben. Weil ich es so will. Weil ich weiß, dass die Verwirklichung ihrer Pläne nur völligen geistigen Rückgang bedeutet. Und ich also ihre Absichten durchkreuze, um indirekt ihnen zu verhelfen zur Seelenreife. Wenngleich nur wenige dies erkennen und auch die Zahl derer klein ist, die um meinen Plan von Ewigkeit wissen und in allem meine Führung sehen. Mehr denn je werden Menschen in der Endzeit des Glaubens sein, dass sie es sind, die durch ihren Willen das Schicksal der Völker lenken. Und doch sind sie nur die Figuren im Spiel. Sie werden von mir regiert. Doch immer unter Achtung ihres freien Willen, den ich niemals antasten werde, um der Menschen selbst willen. Wenn also durch Menschen ein Akt vollzogen wird, der nicht die Liebe zur Ursache hat, wenn dadurch weltliche Vorteile erstrebt werden, wenn er wieder die christliche Nächstenliebe verstößt oder in Hass oder Lieblosigkeit gegen die Mitmenschen zum Ausdruck kommt, dann hindere ich diese Handlungen nicht. Ich lasse auch da den Menschen freien Willen, aber ich fordere auch Verantwortung von ihnen für jede Tat oder jeden Gedanken, der die Mitmenschen in irgendeiner Weise schädigt. Ob aber ihre Pläne zur Ausführung kommen mit dem Erfolg, den sie sich wünschen, ist ganz allein mein Wille. Und was nun auch geschieht, wird immer dem strebenden Menschen Gelegenheit geben, zu mir zu finden, mich zu erkennen und mit mir in Verbindung zu treten. Und so dienet mir auch die Unterwelt, das heißt, auch sie kann meinen Willen nicht aufhalten und wird so nach ungewollt nur dazu beitragen, dass mein Plan von Ewigkeit zur Ausführung kommt, der die Erlösung des Geistigen bezweckt. Amen.